Abschnitt 24 aus der Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Victor Wirth. Die Fahrt nach Lorbeerwäldern. Es war in jener Trambahn von Fiesole nach Florenz an einem Maitag. Diese Trambahn ist nicht wie andere Trambahnen, die zwischen Häusern und Zeitungskiosken entlangfahren. Die Trambahn von Fiesole nach Florenz geht vielmehr zwischen blühenden Mandelbäumen und Lorbeerhainen zu Tal und hat immer die Florentiner Domkuppel vor sich, die da unten in der seligen Ebene silbern ragt. Es ist die schönste Trambahn der Welt, eine selige Trambahn. In diese Bahn stiegen nun oben in Fiesole ein deutscher Rechnungsrat benebst seiner Frau Gemahlin ein, um hinabzufahren durch die Lorbeerwälder. Die Bahn wurde sehr voll, so dass nur die Frau Rechnungsrätin einen Sitzplatz bekam, er aber draußen stehen musste. Und während der Lorbeerfahrt entspann sich nun zwischen ihm und ihr durch die offene Tür des Wagens hindurch folgender Dialog. Der Herr Rechnungsrat: Warum Sie nun hier keinen Anhängewagen laufen lassen? Komisch. Da könnten Sie doch einen Anhängewagen anhängen. Ich muss nun sagen, bei solchem Verkehr versteht sich das doch eigentlich von selbst. Begreife nicht, warum Sie da nun keinen Anhängewagen laufen lassen. Die Frau Rechnungsrat von innen: Edgar, nimm meinen Schal, du erkältest dich. Der Rechnungsrat: Danke. Jetzt würde man in solchen Fällen einen Anhängewagen anhängen. Gehört sich einfach. Na, man sieht eben wieder einmal. Warum Sie da nun keinen Anhängewagen anhängen? Bei solchem Verkehr könnten Sie doch wohl einen Anhängewagen laufen lassen. Die Frau Rechnungsrat: Edgar, wenn ich dir sage, du stehst da im Zuge, nimm meinen Schal. Der Herr Rechnungsrat: Danke. Aber das muss ich sagen, da könnten Sie doch wohl einen Anhängewagen laufen lassen. Die Leute müssen doch wissen, was für ein Andrang hier ist. Na, mit einem Wort, Italien. Da würde es sich doch gehören, dass Sie einen Anhängewagen anhängen. Und sofort bis unten an den Florentiner Dom unter die Kuppel Brunelleschis. Dieser Rechnungsrat ist jetzt wieder zurück in Deutschland. Und wenn in Gesellschaft die Sprache auf Italien kommt, so schließt er verträumt die Augen und flüstert: Italien, Italien, tadellos, sage ich Ihnen. Aber man muss da gewesen sein, muss mit offenem Herzen genossen haben, sonst versteht man es nicht. Sonst versteht man es einfach nicht. Ende von Abschnitt 24, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, August 24.